Ich meine, gesagt, Trump ist kein Hitler. Leute, entspannt euch. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis. Und das ist der zweite Teil unserer Analyse des Trump-Interviews in der Bild. Auf die Frage, ob Trump auch etwas Deutsches an sich habe, denn er väterlicherseits ist er deutsch, mütterlicherseits schottisch, hat er gesagt, ich mag auch Ordnung und ich mag Stärke. Also eigentlich so die... Das ist wirklich, das ist halt so, wenn von der AfD ist, wirklich. Das ist, wenn ihr zum Beispiel das Interview von Frauke Petry für Thilo Jung anschaut, dann sagt Frau Petry genauso, dass das Hauptwert von Deutschen ist Ordnung. Ja. Das ist eigentlich auch Klischee im Total. Prinzip. Er hat auch Aber ich glaube, er könnte wirklich in Deutschland ganz gut kandidieren. Es fehlt noch so, wie die Trump AfD-Poster machen, so... Trump, deutscher als wir. So. Genau. Das heißt, Ordnung ist wirklich so eine Sache, die wirklich eigentlich super, super wichtig für Deutsche ist, aber kein Deutscher würde das sagen, dass er für ihn wichtig ist. Das ist halt so. Dann kommen wir direkt zu dem nächsten wichtigen Punkt, die deutsche Autoindustrie. Es besteht keine Gegenseitigkeit. Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine. Man sieht dort drüben gar nichts. Es ist eine Einbahnstraße. Ja gut, ich meine... Was sie da machen? Deutsche Autos sind halt besser. Nur was er vergisst, ich weiß nicht, ob er es vergessen hat oder es nicht mitbekommen hat, aber die deutsche Autoindustrie ist gerade mega in der Krise. Genau, VW hat ganz viele Probleme in den USA wegen Abgasskandals. Das ist das meist umstrittene Thema überhaupt von Trump, weil eigentlich schade der Protektionismus dem Business. Weil eigentlich ist das sozusagen linke Agenda. Wie genau meinst du das? Ich meine, was sagt Trump? Er sagt sozusagen, dass wir müssen unseren Markt schützen durch staatliche Maßnahmen. Weil ansonsten wird es, was bietet er an? Ja, also eigentlich letztendlich genau das Gegenteil zur freien Marktwirtschaft. Das ist das, was worauf du hinaus willst. Genau, er will eine Exportsteuer einführen oder... Ich sag mal so, wenn du etwas im Ausland produzierst und dann zurück nach Amerika zum Verkauf schickst, zahlst du 35% Steuer. Das ist ein linkes Mittel. Ganz genau. Und das Ganze, damit hat er aber auch sogar Deutschland gedroht. Denn BMW hatte 2019 vor, eine Fabrik in Mexiko zu eröffnen. Da sagt er folgendes. Ich würde BMW sagen, wenn Sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen, ohne eine 35% Steuer, dann können Sie das vergessen. Genau, und das ist absolut, das könnte wirklich Sarah Wagenknecht sagen. Und eigentlich ist es auch wiederum sehr nationalistisch, denn es geht aber in dieses America First Ding. Das ist sozialistisches Mittel mit dem nationalistischen Beigeschmack. Trump ist kein Hitler, Leute, entspannt euch. Aber das ist das Problem, wenn wir wirklich das rational analysieren, gibt es ganz viele Widersprüche in seinem Programm. Das Ding ist, Trump rational zu analysieren, ist für mich eine vergebliche Liebesmühe. Wenn wir das ganze Interview sehen, wenn wir es wirklich lesen, wenn ihr das Ganze seht, es fühlt sich an wie ein Fünftklässler, der gerade beim Buch redet, das er nicht gelesen hat. Er wiederholt Sachen, er benutzt Superlative, er sagt, alles ist großartig und alles ist toll oder alles ist schrecklich. Aber dieses Interview würde jeder verstehen. Das ist das Ding. Jeder würde das verstehen. Wirklich. Aber ich meine, wie ist das gut? Das ist halt so... Ich kenne das Wort. Vielleicht ist das wirklich jetzt... Weil er ist Politiker. Und er ist kein Politiker. Das ist ganz lustig. Er hat gesagt, es gibt clevere Leute, die haben das nachgerechnet. So insgesamt war ich irgendwie 3 Monate lang Politiker und gegen die Leute, die ich angetreten habe, die haben insgesamt 236 Jahre Erfahrung, so um den Dreh. Paraphrasiere ich jetzt mal. Und ich habe sie alle geschlagen. Aber das war sein Selling Point seit Sekunde 1. Er macht gute Deals. Amerika gewinnt nicht mehr, wir brauchen mehr Great Deals. Und er positioniert sich nicht als Politiker, wobei er, glaube ich, ein super Politiker ist, weil er genau wirklich mit den Leuten ganz einfach kommunizieren kann und verständlich. Das ist ein ganz anderes Thema, was dann, wofür steht, aber dieses Interview war für mich absolut keine Überraschung. Meine Reaktion war, Trump halt. Ja, er hätte das ganze Interview auch tweeten können. So, das wäre selber rausgekommen. Ich finde es wirklich nachvollziehbar, es ist wirklich konsequent. Und die Frage ist halt, ob es vielleicht wirklich die Zukunft von der Politik ist, solche Politiker. Muss man gucken. Bei 50% des Volkes kommt er gut an und so weiter, mit seiner, sag ich, leichten Rhetorik oder verständlicheren Sprache. Aber ich meine, wie wird das sein, wenn er erstmal wirklich echte Debatten mit richtigen Politikern führt, die nicht auf seiner politischen Ebene sind? Darauf bin ich gespannt. Er hat das schon mal mit Hillary Clinton gemacht und das war nicht so schlimm. War ganz okay. Hat sie Nasty Woman genannt und ja. Ich glaube nicht, dass das mit Putin so funktioniert. Ja, mit Putin natürlich. Aber er versteht auch, er ist nicht dumm. Er versteht natürlich, dass er Angela Merkel nicht Nasty Woman nennen muss oder darf. Ja, super. Und dann werden wir schon beim Thema. Und zwar das, was Trump zu Merkel sagt. Zitat Trump: Ich hatte großen Respekt für sie. Ich hatte das Gefühl, sie ist großartig, eine großartige Anführerin. Aber ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar all diese Illegalen ins Land zu lassen. Ich bin also der Meinung, sie hat einen katastrophalen Fehler gemacht, einen sehr schlimmen Fehler. Ich glaube, das ist momentan eher so Mainstream, was er gerade sagt. Ich glaube, es kann sein, dass du recht hast, dass der einfach nur jetzt gerade versucht, so sie von wegen, oh scheiße, ich glaube, ich habe da ein bisschen übertrieben, jetzt versuche ich mal in die diplomatische Schiene zu biegen und hoffe, dass Merkel die Bild liest. Ja, und sie wird. Also sie nicht, aber es wird ihr definitiv vorgetragen werden. Also sie bekommt die Nachricht, hey, Trump hat gesagt, du bist ganz cool. Yeah. Was ihr komplett am Arsch vorbeigeht. Mit genau. Sicherer Sicherheit. Was Trump von ihr denkt. Ja, ich will mal ein bisschen gucken, was Trump zu diesem Thema Grenzen sagt. Einen meiner ersten Erlasse, die ich am ersten Tag unterschreiben werde, also am Montag, nicht Freitag oder Samstag, da ich das nicht zwischen den ganzen Feierlichkeiten machen will. Es ist wirklich schwer, es ohne zu lächeln, ohne zu lachen vorzulesen. Und dieser Erlass wird sich um die Sicherung unserer Grenzen drehen. Ich will es nicht so machen wie Deutschland. Dabei habe ich große Achtung vor Merkel, das muss ich sagen. Ich habe große Achtung vor ihr, aber ich finde, es war sehr unglücklich, was passiert ist. Ich glaube, damit meinte diese ganze... Build the wall. Genau, Build the wall. Mal sehen. Ich finde es ganz interessant, was in der Pressekonferenz gesagt hat, weil die zweite These war, Mexico will pay for it. Und dann hat er gesagt, ja, in irgendwelcher Form, nicht vielleicht direkt, aber... So halt, vielleicht indirekt. Also der waschechte Redneck hofft wirklich, dass er zum Präsidenten geht und sagt, zahl die Mauer. Aber so wird es nicht funktionieren. Ganz interessant, die Schließung von den Grenzen und der Schutz von Arbeitnehmern ist auch eine linke Agenda. Ist eigentlich, das schadet den Businessleuten. Weil für Businessleute ist es gut, dass sie möglichst billige Arbeitskraft haben. Und natürlich wird die Arbeitskraft von den Amerikanern teurer als von den Mexikanern. Das ist wieder dieser Widerspruch bei seiner Agenda, weil er mischt so. Das ist absolut, es ist absolut ein Mischmasch von verschiedenen Trends und verschiedenen Ideen. Was eigentlich vielleicht gut ist, weil momentan sehen wir Krise von so einer klassischen Ideologie. Ich meine, ob das genauso klappen wird, nochmal, weil Trump präsentiert sich ja immer sehr gern als so der Free Market Kapitalist. Genau. Weil in Wirklichkeit hat er auch in der Zeitung gesagt, in dem Interview gesagt, er ist ein Pragmatist. Das heißt, und im nächsten Satz sagt er, wir wollen eine Steuer einführen. Und letztendlich, also wie gesagt, ich glaube, er ist weniger ein Pragmatist als ein Opportunist. Er springt auf jede Gelegenheit ein, die es geht. Trump Rassismus vorzuwerfen, ist schwierig. Der Kerl, die einzige Farbe, die er sieht, ist grün. Also, was sagt ihr? Haben wir die richtigen Punkte getroffen? Hat jemand Unrecht? Schreibt es unten rein. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.